7 reden Sie nichts von Gefahr. In einem Tank kommen Sie nicht durch ein Kanalgitter. Ihre Teekocher lassen Sie am besten liegen. Sie müssen schon aussteigen. Sie müssen sehen, dass Sie selber durchkommen. Geld müssen Sie eben haben. Ich frage Sie nicht, wo Sie es hernehmen. Aber ohne Geld brauchen Sie gar nicht abzufahren. Und hier können Sie nicht bleiben, Mann. Hier kennt man Sie. Wenn ich Sie recht verstehe, wollten Sie doch noch einige Beefsteaks essen, bevor Sie das Rennen aufgeben. Lassen Sie die Frau, wo sie ist. Sie hat selber 2 Arme. Außerdem hat sie 2 Beine, die Sie nichts mehr angehen, Herr. Sehen Sie, dass Sie selber durchkommen. Wenn Sie noch etwas sagen wollen, dann sagen Sie es mir. Ich vergesse es. Sie brauchen jetzt keine Haltung mehr zu bewahren. Es ist niemand mehr da, der Ihnen zusieht. Wenn Sie durchkommen, haben Sie mehr getan, als wozu ein Mensch verpflichtet ist. Nichts zu danken.